Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 565. Titel unbekannt. Ja, genau. Titel unbekannt. Das heißt, er ist nicht unbekannt, weil der Titel ist Titel unbekannt. Ja, naja, habe ich gar nicht mal die Kurve gekriegt, ne? Nein, es war alles geplant. Ist doch logisch. Ja, ganz klar. Ja, okay. Vielleicht so geplant wie die Ankündigung von Xiaomi auf das MIUI 13. Ja. Also die Ankündigung zur Ankündigung oder sowas, ne, ist aufgedeckt worden, ne, und so weiter. Ja, also überhaupt nicht gewollt. Ja. Aber es ist wohl jetzt durchgesickert. Ich weiß gar nicht, warum es da so ein Aufhebens darum gibt. Vielleicht deswegen, weil es noch nicht lange her ist, seit eben MIUI 12.5 rausgekommen ist. Und das ziemlich schleppend vorangehen. Vielleicht will man hier jetzt nicht die Firmen bzw. die Leute verunsichern, eben mit der MIUI 13 Version. Aber das Datum ist bekannt, nämlich der 25. Juni. Und nächsten Monat möchte Xiaomi die Ankündigung auch machen. Ja, so. Ja, also gute Nachrichten meiner Meinung nach. Oder sind es gute Nachrichten? Jedenfalls hat schon im MIUI 12 Code übrigens sich ein Feature gefunden. Das fand ich sehr interessant zu erwähnen. Ehrlich gesagt, das wäre jetzt alleine mir gar keine Meldung wert gewesen. Aber in diesem MIUI 12 Code wurde eine Memory Extension Funktion gefunden, um bei Geräten, die jetzt wenig Hauptspeicher haben, weil hier gibt es ja auch, Xiaomi hat ja auch einige Budget-Geräte, die eben sehr, sehr wenig Hauptspeicher haben, und das ist wirklich übel. Also für Geräte für mit 2 bis 4 GB RAM wird da dann möglich sein, dass man 1 GB zusätzlich noch abzieht vom normalen Speicher, also vom Storage, und das dann eben dem RAM-Speicher zur Verfügung stellt. Natürlich könnt ihr euch vorstellen, dass das nicht so schnell ist, ja, wie echter RAM-Speicher. Also es ist im Prinzip sowas wie eine Auslagerungsdatei auf Steroide. Ja, normalerweise nutzt Android ja schon sowas wie eine Auslagerungsdatei. Das ist auch Grund, warum ihr mit Geräten, die wenig Hauptspeicher haben, ja, warum das alles ewig langsam ist, selbst wenn der Prozessor relativ schnell ist. Also dasselbe Gerät, selben Prozessor mit mehr RAM ist wesentlich schneller, weil eben mehr im schnellen Speicher vorgehalten werden kann, während wenn der sich dem Ende neigt, das ist so eine Unix, Linux und eben auch Android-Sache, basieren ja alle auf Linux sozusagen, ja, beziehungsweise auf Unix, ne, wenn man es richtig meint, ach egal, auf jeden Fall ist dieses System so, dass dann eben eine Auslagerungsdatei auf dem normalen Speicher gemacht wird, und dort wird dann eben zugegriffen, ausgelagert, und die Sachen, die gebraucht werden, werden wieder zurück transferiert. Ja. Hier wird es so sein, dass nicht zurück transferiert wird, sondern dass es tatsächlich von dort aus genutzt wird, aber dann natürlich mit sehr viel geringeren Zugriffsgeschwindigkeiten als im normalen RAM-Speicher. Trotzdem besser als mit der Auslagerungsdatei, weil eben nicht hin und her geschaufelt werden muss, was ja auch Rechenzeit kostet, also tatsächlich CPU-Zeit, sondern das an Ort und Stelle verarbeitet wird. Also immerhin, also für die Leute, die wirklich ein absolutes Low-End-Gerät haben, dürfte das eine gute Nachricht sein. Und hier wird erwartet, dass eben in MIUI 13 diese RAM-Erweiterung tatsächlich hier aktiviert wird und dass dann eben das genutzt werden kann. So, Google Stadia ist mal wieder in die Schlagzeilen gerückt. Diesmal, also letzte Woche war es ja so, beziehungsweise vorletzte Woche, dass sich es eigentlich schon wieder abgezeichnet hat. Nee, also so schlimm wird es nicht mit Google Stadia. Das bleibt uns noch erhalten. Nachdem es ja vorher Spekulationen gegeben hat, dass Stadia irgendwie schon ja, halb auf dem Weg zum Google-Friedhof ist. Diese Befürchtungen werden sicherlich jetzt befeuert werden, denn John Justice, Google Stadias Vizepräsident und der Kopf des Projektes, ja, hat Google verlassen. Und zwar nicht nur das Projekt Google Stadia, sondern Google komplett verlassen. Offenbar gab es da durchaus Verwerfungen hinsichtlich auch der Ankündigungen und Aussagen, die eben auch getätigt wurden bei Stadia. Und ich weiß nicht, das hat man auch bisher nicht erfahren oder es wurde hier nicht darauf hingewiesen, von wem das ausginge, ob jetzt Google hier die treibende Kraft war, dass er dieses Projekt verlässt oder ob oder dass er Google verlässt oder ob das er selbst war, der jetzt hier gesagt hat, nö, also ich sehe für Google Stadia überhaupt keine Zukunft mehr, hier möchte ich meine Energie nicht mehr verschwenden, ich gehe. Also das ist reine Spekulation natürlich, aber auf jeden Fall ist das ein weiterer Tiefschlag für Google Stadia. Jetzt auch noch die Führungsspitze weg. Damit tun sich zumindest noch einige Fragezeichen weiter hinter Google Stadia auf. Und ehrlich gesagt, ich kann mich da einem Kommentar unter diesem Artikel nur anschließen. Bye bye Stadia, you will not be missed. Ja, so sieht's aus. Xiaomi übrigens hat es geschafft, was ich ja schon in der letzten Woche angekündigt hatte, dass es vielleicht bald auf dem globalen Markt passiert, nämlich dass Xiaomi an Apple vorbeizieht. Im europäischen Markt ist das bereits passiert und zwar massiv. Apple hat einen richtigen Abwärtstrend momentan. Abwärtstrend, ja, im Vergleich zu dem Ergebnis von dem vorherigen Quartal. Im Quartal 1 jedenfalls war es so, dass der Zuwachs bei Apple nur 22% betrag, bei Xiaomi aber 85%. Und damit hat Xiaomi jetzt einen Marktanteil von 23% und Apple hat 19%. Platzhirsch in Samsung, Platzhirsch in Europa, ist ja Samsung Land, bleibt Samsung mit 35% Marktanteil an einem jährlichen Zuwachs von 21%. Also da müssen die aber aufpassen, ja, dass nicht irgendwann Xiaomi noch an die Türe von Samsung klopft und den ersten Platz einfordert. Ja. Zuwachsgewinner ist allerdings, wenn auch auf einem deutlich niedrigeren Niveau, die Firma Oppo. Die hat nämlich in Europa 153% Zuwachs bekommen, ist aber natürlich mit 4% noch weit weg von dem dritten Platz. Ja. Huawei hingegen hat einen deutlichen Abstieg praktiziert, minus 81% Wachstum. Und damit auf Platz 5 mit 3% Marktanteil jetzt sogar schon hinter Oppo. Unglaublich. So schnell kann das Kind darauf einen Schluck Kaffee. Hm? Ah, sonst geht's hier nicht weiter. Also man sieht, Xiaomi ist auf der Gewinnerstraße. Und möglicherweise auch auf der Gewinnerstraße mit dem neuen Xiaomi Mi Pad 5. Hier sind wieder neue Renderings aufgetaucht, ja, und wird nochmal darauf hingewiesen bei diesen Renderings, dass ein 120 Hertz Display verbaut wird, für ein Tablet gar nicht schlecht, und ein Snapdragon 800 Serie Chipsatz zum Einsatz kommt. Das ist gut, das hat man erwartet, ja. es soll sowohl 870, 860, aber auch eine Version mit 888 Chipsatz geben, wie ich ja schon gesagt habe. Somit wird natürlich alles am Preis hängen letztendlich. Und da gab es dann gegen Ende der Woche auch schon mal eine kleine Notiz. Wie gesagt, noch mit sehr viel Vorsicht muss man das sehen, weil das eben noch nicht klar ist. Es gibt auch oder es soll auch eine Version geben mit einem Dimensity-Chipsatz, ein Dimensity 1200er. Und anfangen soll das Xiaomi Mi Pad oder Mi Pad 5 bei letztendlich dann $468. Und da sind wir dann natürlich schon wieder an einem Punkt, wo ich sage, okay, also da muss ich eben Xiaomi gegen das iPad behaupten und da würde ich sagen, sieht es eher schlecht aus. Denn der Ruf bei Android-Tablets muss erst mal zurückgewonnen werden. Momentan sehe ich da eher, selbst ich als Android-Fan eher das skeptisch, ja, das ist einfach zu viel Geld für, vor allem wenn das wirklich diese Version sein sollte, ja, mit Dimensity-Chipsets. Allerdings, auch hier möchte ich nochmal warten, bis letztendlich die Preise auch raus sind. Ich kann mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass das Dimensity 1200er Modell, also mit dem Prozessor, so teuer wird. Vielleicht haben wir noch Glück. Und es wird deutlich günstiger im Preis liegen, sodass es auch wieder für eine Mehrzahl der Leute in Frage kommt, weil ich denke, man kann durchaus sagen, wenn jetzt Leute, normale Kunden sehen ein Tablet mit dem Preis und zum selben Preis kriegen die ein iPad Mini oder sogar ein normales iPad, dann werden die das iPad nehmen, weil da einfach vom Namen her das schon bekannter ist und ich denke, da gibt es gar nicht so viel darüber nachzudenken bei normalen Kunden. Okay, also Google, da müsst ihr jetzt aufpassen, ne? Google macht die Zwei-Faktor-Authentifizierung, ja, Pflicht in Zukunft. Ich empfehle euch, wenn ihr das noch nicht habt, das unbedingt jetzt umzustellen auf Zwei-Faktor-Identifizierung, sonst kann es unter Umständen Probleme geben, wenn Google das automatisch macht. Und das haben die vor. Die wollen dann tatsächlich diese Zwei-Faktor-Authentifizierung automatisch durchführen mit einem bekannten Android-Gerät. Und ich meine, was kann da schon schiefgehen dabei? Ja, zum Beispiel, dass ihr keinen Zugriff mehr auf dieses Android-Gerät habt, das bei Google eingetragen ist und ihr dann euch auf diesem Gerät, das ihr gar nicht mehr habt, identifizieren müsst. Sonst könnt ihr nicht in euren Account rein und dann seid ihr ausgesperrt. Also macht's lieber jetzt, kontrolliert nochmal alles, ob das tatsächlich so funktioniert und vielleicht noch ein Tipp, nehmt die SMS-Authentifizierung. Ja, ich weiß, ist nicht ganz so sicher wie die Authentifizierung über das Gerät direkt, denn die SMS, da gibt es Social Engineering-Ansätze, die jemanden eventuell in die Lage bringen, die SMS zu empfangen. Ja, aber diese Chance ist doch relativ gering, da muss man schon ganz gezielt angegriffen werden. Also im Promi würde ich das jetzt nicht unbedingt empfehlen, aber beim normalen Nutzer sehe ich das eigentlich ziemlich unproblematisch. Denn ihr seid dann unabhängiger von dem Gerät. Ja, es geht über die SIM-Karte, über die Telefonnummer und das heißt, egal wo ihr diese SIM-Karte dann drin habt, könnt ihr dann diesen Two-Factor-Authentification-Code nutzen. Eine andere Möglichkeit ist natürlich die Nutzung eines Security-Sticks, zum Beispiel auf FIDO 2-Basis. Ja, das geht ja auch schon eine ganze Zeit lang so, nur da müsst ihr aufpassen. Da müsst ihr zweimal in die Kasse greifen, also ihr müsstet unbedingt zwei Sicherheitssticks gleichzeitig bei der Aktivierung der Two-Factor-Authentification verifizieren. Sonst, wenn ihr den einen verloren habt, habt ihr wieder genau das Problem, ihr seid dann ausgesperrt. Auch wenn es Möglichkeiten gibt, bei Google da ranzukommen, ist das nicht immer so einfach und oftmals auch nicht möglich. Ja, wäre nicht das erste Mal, wo dann der Account einfach weg ist. Sorry. Es ist halt der Fluch, ne, der Sicherheit. Je sicherer ein System ist, desto größer auch die Chance, dass ihr euch aussperrt. Ja, genauso wie ich mal hier wunderbar, ne, einen super sicheren GBG-Schlüssel angelegt habe für den Netcast. Ja. Und den habe ich halt nur selten gebraucht, weil kaum jemand verschlüsselte Nachrichten geschickt hat. Mit dem Endergebnis, dass ich mein Passwort vergessen habe. Und das war's jetzt. Jetzt kann ich den ganzen Schlüssel nicht mehr benutzen. Fertig. Also wenn mir jetzt irgendwann mal jemand noch eine Nachricht schickt und diese alte GBG-Key mit diesem alten GBG-Key verschlüsselt, war's das. Kann ich nicht entschlüsseln. Ja, so geht das halt. Und deswegen muss man immer aufpassen. Manchmal ist sicher halt auch zu sicher. Ja. Gut, interessant, Sharp ist noch nicht ganz von unserem Markt verschwunden, offenbar mit den Smartphones. Die probieren es hin und wieder mal mit einem Aquos-Modell. Dieser japanische Hersteller ist eigentlich ziemlich cool und hat in Japan eigentlich auch ganz gute Geräte auf dem Markt, und zwar in allen Preisregionen. Hier für uns interessant wird wahrscheinlich das Aquos R6. Das soll im Kommen sein und das hat zumindest mal ein etwas anderes Design, was die Kamera hinten betrifft. Vorne sieht es eher aus wie ein Samsung-Gerät, nämlich abgeflachte Seiten, ja, so, also sieht wirklich aus wie ein Samsung von vorne, aber von hinten ist es dann doch sehr anders. Ich weiß zwar nicht, ob das Design der Rückseite irgendwie wirklich eine Rolle spielt, aber die Kamera sieht sehr interessant aus. Es ist auch so, dass Sharp hier mit Leica zusammenarbeitet und damit kann man erwarten, dass es zumindest mal eine ganz ordentliche Kamera wird. Mal gespannt. Ja, es wird schon spekuliert. Ist jetzt Leica zu Sharp gewechselt und verlässt Huawei? Man kommt eigentlich mal noch jemand auf die Idee, dass vielleicht Leica für beide das machen kann? Willst du ja nur mal gesagt haben, ne? Muss denn heutzutage immer alles entweder oder sein? Nö, wenn schön blöd, müssen wir alle machen, fertig. Jedenfalls ist es ist schon mal vielversprechend, was die Kamera angeht. Leider habe ich sonst keine technischen Daten momentan vorliegen, bis jetzt. Aber da bleibe ich natürlich am Ball. Vom Display übrigens darf man auch sehr viel erwarten, denn erst vor kurzem hat Sharp Smartphones vorgestellt mit 240 Hertz Bildwiederholfrequenz und man kann davon ausgehen, dass dieses Gerät ähnlich gute Leistungsdaten hat. Also die Displays von Sharp sind ja gar nicht so schlecht, ja, oder die Sharp benutzt. Also mal abwarten. So, Huawei hat ja Harmony S rausgebracht. Harmony S 2.0 gibt es jetzt auch für 7 weitere Smartphones. Und bevor ich jetzt alle einzeln durchlese, es sind etliche Modelle in der Nova-Reihe, die eben jetzt das bekommen, plus das Huawei MatePad 10.8. Ja, diese Geräte bekommen jetzt dieses Harmony OS. Man hat auch Harmony OS jetzt schon mittlerweile sehr oft in Aktion gesehen und da muss man sagen, es sieht wirklich gut aus, es läuft. Hier und da merkt man vielleicht, dass in Sachen Performance da noch ein paar Ecken besser ausgefeilt werden müssen, so damit noch das letzte Fünkchen herausgeholt werden kann zu dem Stock Android jetzt beispielsweise. Aber ich bin überzeugt davon, dass es auch nicht lange dauert. Ich meine, muss man gucken, was die jetzt recht schnell auf die Beine gestellt haben. Dass das Teil überhaupt schon so gut läuft, ist wirklich sehr, sehr groß. Es ist schon ready for Primetime, auf jeden Fall. Nur es ist noch nicht 100% ausoptimiert. Ja, wobei einige OSs ja, sind bis zum heutigen Tag nach 10 Jahren noch nicht mal ausoptimiert. Von daher ja, kann es auch sein, dass es eben niemals passiert. Ja, aber okay. Ich meine, die werden sich schon anstrengen müssen auch, ja, um zu zeigen hier, das Harmony OS ist the best. Ja, ganz klar, weil natürlich sind alle skeptisch und gucken da jetzt drauf, ganz genau, ist das normal Android besser oder ist Harmony OS besser? Von daher ist denen gut zu raten, hier alles dran zu setzen, das System so genial zu optimieren, dass das Android von der Platte putzt, was die Leistungsfähigkeit betrifft. Nur dann wird es auch positiv wahrgenommen werden, wenn die jetzt einfach aufhören und sagen, ja, wir haben hier ein funktionierendes, gutes System, das ist gut genug. Dann sehen die Leute das eher sehr, sehr skeptisch und zu Recht würden die dann wohl eher dann sagen, nö, also Harmony S ist nicht so ausgereift und das wollen wir dann nicht. So, die Qualcomm-Modems, ja, also ich rede immer von Snapdragon-Chipsätzen und so, aber Chipsätze, ne, ist Qualcomm, ganz klar, also mein Snapdragon ist von Qualcomm. Und die haben jetzt ein Problem. Ja, also eigentlich wollte ich diese Nachricht gar nicht groß ausbreiten, aber ich höre immer wieder, dass es heißt, naja, aber die MediaTek-Dinger, ja, oh, die sind noch gar nicht so sicher. Ja, da kann man doch nicht vertrauen und die sind nicht so sicher wie die Qualcomm-Sachen, die Snapdragon sind. Die sind viel ausgereifter und so. Nein. Ja, nein. Also zunächst mal, MediaTek hat eine ziemlich gute Bilanz. Sie sind fast in jedem Gerätegenre vertreten, von Fernseher bis Autos. Überall sind die MediaTek-Chips drin. Ja, und von daher haben die sehr ausgereifte Produkte. Nur, jetzt ist eben auch ein, oder was heißt auch, jetzt ist eben eine Schwachstelle entdeckt worden in Qualcomm-Modems und zwar in den meisten Chipsätzen. Ja, auch grundsätzlich, ja. Das Modem in der Form wird in sehr, sehr vielen Chipsätzen verbaut, ja. Und mit dieser Lücke, ja, die Millionen von Smartphone-Nutzer betrifft, ist es möglich, dass man auf das Gerät zugreift, Malware ausführt, Daten stiehlt und sogar die Gespräche von Nutzern belauscht? Ihr habt richtig gehört. Ja, also so viel zum Thema Qualcomm ist sicherer als MediaTek. Dreimal gelacht. Ja. Aber ich möchte es auch nicht überdramatisieren, denn seit Dezember 2020, ist zwar noch nicht ganz so lange, aber seit Dezember 2020 ist dieses Problem mit einem Software-Update behoben worden, sofern die Firmen auch alle dieses Update in ihre Firmware integriert haben, beziehungsweise per Update verteilt haben. Ja, das ist wichtig. Das bedeutet aber auch, dass alle Geräte, die keine, die seit Dezember 2020 keine Sicherheitsupdates mehr bekommen, dass diese Geräte anfällig sind. Also passt auf, wenn ihr ein älteres Gerät habt, ihr seid nicht geschützt grundsätzlich gegen diese Sicherheitslücke, Ja? Und damit müsst ihr aufpassen. Tja, so sieht das aus. Also es ist nicht immer alles gut, nur weil es oft verkauft wird oder von einer großen Firma ist. Ja, und von daher immer aufpassen. Honor 50, nicht View 50, das Honor 50, ja, ist jetzt aufgetaucht, ja, im Internet und bestätigt hier dieses komische Design der Kamera hinten, wo ich ja zuerst gedacht habe, nee, das kann nicht sein, sowas kann nicht sein. Zum Glück hat sich dann auch nochmal hier ein bisschen verändert, ja. Also es ist wirklich nicht ganz so schlimm, wie das damals ausgesehen hat auf den ersten Renderings. Aber hier sieht man, dass es grundsätzlich schon mal tatsächlich gestimmt hat. Also vom Design her ist es dann auf der Rückseite halt eher gewöhnungsbedürftig. Ich finde es nicht schön, aber ich finde es jetzt auch nicht so übermäßig hässlich wie bei dem ersten Bild, was ich jetzt da gesehen habe, wo ich dachte, nö, also das wäre wirklich ein Grund, bin ja kein Design-Fetischist, aber das wäre wirklich ein Grund für das Gerät deswegen nicht zu kaufen. Aber wie gesagt, das hat sich ja dann auch in Luft aufgelöst. Wie die genaue Kamerazusammensetzung ist, ist nicht hier in dem Artikel ausgeführt, man kann eigentlich erkennen, dass es drei Kameras sind und eine davon ist eine Periskopkamera offenbar, aber die anderen zwei lassen sich halt nicht definieren hier. So, und jetzt gibt es noch etwas, das hatte ich schon, wollte es eigentlich nur gar nicht so umfangreich in der Rios-Wochensicht behandeln, stattdessen hier genauer. Ja, habe aber trotzdem noch einiges drüber gesagt, denn das ist so ein Punkt, der regt mich ziemlich auf. Ihr kennt ja den Kampf Epic Games gegen Apple, ne? Und da scheint sich ja Apple jetzt als der Bösewicht, ja, abzuzeichnen. Und ihr wisst, ich bin bei Gott kein Apple-Fan. Ja, also ich bin eher ein Apple-Hasser. Okay. Aber was Epic Games hier abzieht, das kann ich nicht nachvollziehen. Erstmal, wenn man bei jemand in einem App Store sein Programm anbietet, dann muss man sich dessen Regeln unterwerfen. Das ist ganz klar. Wenn ich in Lidl oder in Penny oder in irgendwo ja hingehe und kaufe mir dort und dort wird mein Produkt verkauft, dann können die auch hingehen und können sagen, okay, ne, wir verkaufen das zu dem und dem Preis und fertig. Ja, und ihr kriegt davon das, was ihr eben hier, ne, wollt, der Einkaufspreis und fertig. Und wenn wir damit 500% Gewinn machen, dann geht euch das gar nichts an. So. Hier ist es zwar ein bisschen umgekehrt, ja, aber wenn jetzt zum Beispiel, hier ist es ja ein bisschen umgedreht, aber prinzipiell ist immer noch die Wahlfreiheit ja vorhanden. Das heißt, hier kann ja Epic auch sagen, wir machen nichts von Apple. Fertig, ja. Hier, ne? Es gibt die größte Plattform der Welt, ja, auf Android-Basis. Dagegen ist Apple iOS nur 15% groß. Ja. Upp. Also das ist ja keine marktbeherrschende Stellung mehr. Aber wenn die eben in den Verkaufsraum sozusagen von Apple wollen, da müssen sie halt die Bedingungen akzeptieren. Ja. Um es jetzt auf den Supermarkt wieder zu bringen. Also wenn jetzt eine Marke will, dass die im Supermarkt verkauft werden, dann muss man mit denen verhandeln. Und wenn die dann eben sagen, okay, wenn ihr prominent platziert werden wollt, dann, ne, lasst mal Geld drüber wachsen. Ja, ansonsten nehmen wir euer Produkt nicht ins Sortiment. Das ist denen ihre Entscheidung. Die können das entscheiden, okay? Ist doch klar. Und was Epic Games jetzt will, ist mehr Profit machen, indem sie eben weniger an Apple abdrücken wollen als die anderen. Und dieser vorgeschobene Kampf, ja, Kampf, wir vertreten die User, wir kämpfen für die User, wir kämpfen auch für alle Entwickler, ja, damit die weniger an die bösen Abzocker Apple zahlen müssen. Das ist falsch, wie jetzt vor Gericht ganz deutlich gesagt wurde, ja, als auch der Chef, der Sweeney, ja, Tim Sweeney nennt er sich, ja, dass der sich zufrieden geben würde mit einem Agreement mit Apple, ja, in dem er eben dann nur diese 15% zahlen müsste, wie die Einsteiger, wie die kleinen Firmen. Ja. Also wenn er einen Spezialvertrag kriegt, ist er einverstanden. Das muss man nicht falsch verstehen. Das hat er tatsächlich vor Gericht gesagt. Das heißt, der pfeift auf eure Rechte. Epic pfeift auf eure Rechte als User. Epic pfeift auf die anderen Entwickler. Epic will nur selbst weniger an Apple abführen müssen, damit sie selbst eben mehr Gewinn machen. Und Mann, machen die einen Gewinn mit den Benutzern. Mit unglaublichen Abzockmethoden meiner Meinung nach, die übrigens auch noch in der EU früher oder später auf den Prüfstand kommen werden, da bin ich mir ziemlich sicher, ja. Beispielsweise Lootboxes und so weiter, ja. Und die verdienen sich eine goldene Nase. Ehrlich gesagt, wenn man nach diesem Aspekt geht, dann ist Epic schon längst der Bösewicht und Apple ist der Gute. Aber ehrlich gesagt, dieses Gut und Böse ist in dem Fall eigentlich nur Quatsch. Hier sind zwei Firmen und beide wollen möglichst viel Geld verdienen. Und ihr, liebe User, ihr braucht euch gar nicht auf die eine oder andere Seite zu schlagen, ja, weil ihr werdet ausgenommen, egal von wem. Sorry, das ist die Realität. Ja. Also setzt euch nicht für Firmen ein, ja, die euch danach trotzdem abzocken, nur dass sie dann mehr Geld kriegen. Oder glaubt ihr vielleicht, dass die Ingame-Items bei irgendeinem Crap-Spiel von Epic, ja, dann billiger werden, weil die weniger an Apple zahlen müssen? Wenn ihr das wirklich glaubt, dann habt ihr von Marktwirtschaft keine Ahnung, sorry. Ja, aber ich glaube, so naiv seid ihr auch nicht. Und deswegen sehe ich das überhaupt nicht so. Epic Games soll schon ihr Preis bezahlen, wie die anderen auch, ganz einfach. Und hier, wie gesagt, hat auch nochmal der Anwalt von Epic Games direkt nochmal die Frage gestellt, ja, an Sweeney, beim Verhör darf ja auch der eigene Anwalt, ja, Fragen stellen. Und dann wurde gefragt, if Apple has told you that this agreement is limited to you and does not include other developers, would you accept it? Und Sweeney hat gesagt, yes, I will. So viel zu dem Thema. Ihr habt gerade in den Hintern getreten bekommen, falls ihr gedacht habt, dass Epic für euch oder für die anderen Entwickler kämpft. Nein, die kämpfen für das jede Firma kämpft. Für ihre eigene Kasse. Ende von der Durchsage. Streit gibt's auch zwischen Signal und Facebook, und zwar massiv. Was ist passiert? Signal hat Werbung geschaltet, ja, wo sie ausdrücklich darauf hingewiesen haben, wie eben zum Beispiel Facebook mit euren Daten umgeht. Ja. Und hat eben auch klar gemacht, dass man sich bei Facebook entblößt. Ja. Datensicherheit bei Facebook gibt's nicht, eure Daten werden gebraucht und ausgenutzt. So, das wollte Signal in einer Werbekampagne, ja, für den sicheren Messenger zeigen. Denn wenn ihr statt einem Facebook-Messenger oder WhatsApp, ja, WhatsApp gehört ja auch zu Facebook, ja, stattdessen Signal nehmt, seid ihr auf der sicheren Seite und umgeht damit der Spionage von Facebook und Co. So, dreimal dürft ihr raten, was passiert ist. Facebook hat die Werbung gesperrt. Knallhart rausgeschmissen. Ja. Danach gab es eine fast schon erbärmliche, ein fast schon erbärmlicher Versuch von Facebook, das so darzustellen, als ob die Werbung ja niemals aktiviert worden wäre. Was aber nachweislich eben nicht richtig ist, denn die Werbung wurde ja tatsächlich schon verbreitet und dann eben gesperrt. Ja. Und außerdem gibt es auch in der Aussage schwierig oder Ungereimtheiten. Ja. Da zuerst gesagt wird, es wurde nie eine Werbung geschaltet. Ja, es wurde niemals, diese Werbung wurde niemals übermittelt. Ja, und bei der nächsten Nachricht wird dann gesagt, dass der Ad-Account eben existiert hat seit frühen März. Ja, und dass diese Werbung gelaufen ist, ja, seitdem und vorher eben nicht diese, diese Violations da, was eben auch vorgeschoben wurde, beinhaltet haben. Also da hat man sich quasi selbst widersprochen, was jetzt, entweder hat man nie eine Werbung geschaltet oder man hat die Werbung geschaltet, solange bis nicht gezahlt wurde, beziehungsweise bis eben diese Violations aufgetaucht sind. So ganz klar ist es nicht, ja, diese Aussagen, und von daher, das ist sehr seltsam. Also Facebook sagt, ne, Signal haben nie versucht, die Anzeigen laufen zu lassen, weshalb auch kein Ad-Account gesperrt wurde, ja, und in der nächsten Nachricht sagt hier Joe Osborne, Verantwortlicher bei Facebook, ja, dass diese Werbung eben oder dass diese Screenshots, die eben hier Signal präsentiert haben, von Anfang März gewesen sind und dass, Achtung jetzt, der Grund für die Sperrung Zahlungsprobleme gewesen sind. Also was jetzt? Entweder wurde hier nie diese Anzeigen gelaufen, also wurden die Anzeigen nie geschaltet, oder Facebook hat sie gesperrt wegen Nichtzahlung. Also was jetzt? Da sieht man, dass das ein vorgeschobenes Ding ist und zeigt auch, dass es in keinster Weise eine vertrauenswürdige Plattform ist, Facebook. Leute, nochmal ganz kurz, es zeigt sich immer weiter. Wenn ihr einen WhatsApp-Account habt, wenn ihr einen Facebook-Account habt, einfach hingehen, euren Account löschen und dann habt ihr eine Sorge weniger, nämlich dass die Daten in falsche Hände gelangen. Ganz einfach. Genau, ich habe nämlich ehrlich gesagt keine Lust mehr immer auf das Hickhack. Ja, müsst ihr auf das achten. Nein, warum? Ja, ehrlich gesagt, ich habe mir schon oft gesagt, eigentlich geschieht es den Nutzern gerade recht so, dass ihre Daten missbraucht werden. Ja, warum? Weil sie selbst ihre Daten bereitwillig solchen Firmen anvertrauen, ja, nur weil sie irgendwie was sich davon erhoffen, ja, ohne sich zu überlegen, wie die Konsequenzen dann entsprechend sind. Und wenn dann irgendwie Daten missbraucht werden oder es auf einmal heißt, ja, hier, ne, eure Daten werden missbraucht, dann fängt das große Gejammer an. Nein, auch hier gilt ganz einfach, ihr habt willentlich zugestimmt, ja, also müsst ihr auch damit leben. Deswegen, löscht euren Facebook-Account, dann kann euch Facebook mal und fertig. Ja, ganz einfach. So, wow, jetzt bin ich so vor lauter Rage, ja, bin ich zu schnell durchgegangen hier durch die ganzen Themen. Jetzt habe ich fast nichts mehr, also ist unglaublich. Ja. Vielleicht noch eine Sache, da könnte ich jetzt noch ein bisschen länger darüber sprechen. Ich hoffe nicht zu lange, weil das ist auch so ein Nervthema, wo ich mich da immer ein bisschen reinsteigern. Ja. Die Play Store-Empfehlungen, ja, um die geht es zum Beispiel, die sind wirklich eine Katastrophe geworden in letzter Zeit. Ist das auch aufgefallen? Geht nur mir das so? Also es gab ja vor einiger Zeit dieses Redesign vom Play Store. Mal davon abgesehen, dass ich hier nur noch wenige Empfehlungen jetzt bekomme. Also die Sachen für mich, ja, sind also total durchgeschrumpft. Und wenn ich dann zum Beispiel hier, ja, ich gehe jetzt mal zum Beispiel auf empfohlene Spiele entdecken, ja, dann kriege ich hier ein Riesending und ja, vielleicht 10 Spiele noch angezeigt, ja. Und alles immer hier in einer Reihe, ein ganzes Spiel. Da muss ich ewig durchscrollen, also von einer übersichtlichen Darstellung kann hier überhaupt nicht mehr die Rede sein. Aber was mich viel mehr beunruhigt, ist die Qualität der Vorschläge. Also ich habe ja schon eigentlich immer generell vom Play Store ganz gute Empfehlungen bekommen, nämlich auf der Basis von den Apps, die ich installiert habe. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich natürlich hier alles jetzt mittlerweile opt-out bin. Ja, also ich verhindere hier also die Datensammlung generell. Trotzdem gibt es ja diese Liste hier im Play Store, wo zu sehen ist, was für Apps ich mir installiert habe. Alle Apps, die ich jemals installiert habe, kann ich hier in einer Liste sehen. Jemals! Auf allen Geräten, die ich jemals hatte. Ja, das ist irgendwie schon ein bisschen gruselig. Aber okay, ne? Das heißt, Google weiß definitiv, was ich installiere. Ja, und was ich installiert habe. Und die Vorschläge sind ausnahmslos Sachen, die würde ich mir niemals installieren. Jetzt würde mich das nicht wundern, wenn das schon immer so gewesen wäre. Ja? Aber das ist mir erst seit ungefähr so einem Monat, anderthalb etwa aufgefallen. Ja? Also ich meine, ich habe hier eine ganz klare Präferenz von Games. Das kann man hier durchaus sehen. Also ich habe hier Pokémon drauf, Illusion Connect, Birdie Crush, Princess Connect und Mario Kart beispielsweise, Call of Duty Mobile, Evoland 2, also ein Rollenspiel ist das, ja. Also das, ja, und Slaps and Beans, ja. Aber es ist generell so, sagen wir mal, so 70% von den Games sind Anime-bezogen. Ah ja, Bang Dream Girls habe ich auch drauf, ja, dieses Musikgame, ja, ganz cool. Der Name hat nichts mit dem Schlimmen zu tun. Bang Dream Girls ist eine richtig coole Sache, war auch mal App der Woche, ja. Und also 70-80% sind Anime-bezogene Games mit coolen Anime-Charakteren und japanische Software. Nicht ein einziger Vorschlag davon ist darauf zu sehen. Als nächstes habe ich hier 4 verschiedene Pokémon-Apps drauf. Ja. Und die nutze ich auch sehr massiv. Und auch in diesem Bereich, in dieser Art, wird mir nichts empfohlen. Stattdessen werden mir hier Sachen empfohlen, die würde ich, wie gesagt, niemals würde ich die installieren. Ja. Also, Moment, wenn ich hier nur für dich hier Vorschläge für dich, das ist ein Graus. Zum Beispiel mein Talking Tom, gleich zweimal Talking Tom, nochmal eine andere Version, Blockcraft 3D, Johnny Trigger, Zombiejäger, schon wieder meine Talking Angela. Also, bevor ich sowas installieren würde, Da müsstet ihr mir Geld geben, und zwar monatlich, hunderte von Euro. Und selbst dann weiß ich nicht genau, ob ich mich dazu durchringen würde, so einen Dreck zu installieren. Ja. Also es ist mir unbegreiflich. Football Strike. Habe ich jemals auf dem Android-Gerät schon eine Fußball-App drauf gehabt? Ich glaube nicht. Nee, glaube nicht. Es ist mir einfach unbegreiflich, sowas. Die Empfehlungen im Play Store sind mittlerweile vollkommen unbrauchbar bei mir geworden. Vollkommen unbrauchbar, geradezu lächerlich und nervig. Ich kann überhaupt nichts mehr mit der Play Store App anfangen. Ich bin wirklich entsetzt. Wenn ich nicht explizit nach Sachen suche, kriege ich hier überhaupt nichts angezeigt. Jetzt ist die Frage, ist das jetzt nur bei mir so? Ist das, weiß nicht, ich habe da schon wieder so ein Klingeln im Hinterkopf, ja, ob da jetzt irgendwie so eine Präferenz gibt, was für Apps hier vorgeschlagen werden, und was nicht. Also, ob hier irgendwie Genres gleich wieder rausfliegen. Zum Beispiel JRPGs oder sowas, also japanische Rollenspielgames oder sowas. Oder eben diese Anime-Games, ja, wie Princess Connect. Ich meine, die Dinger sind ja der absolute Hype momentan. Und ich weiß nicht, dann tauchen die hier nicht bei meinen Empfehlungen auf. Habt ihr da auch da die Erfahrung gemacht, dass der Play Store nicht mehr zu gebrauchen ist? Und vor allem, ne, also die Ansicht, ich habe ja schon gesagt, die Ansicht ist eine Katastrophe. Also statt dass man möglichst viel Apps sieht, die einem vorgeschlagen werden, sieht man nur noch wenige Apps, dafür ellenlange Vorstellungen mit einem Haufen Bilder, die keinen Mensch interessiert. Wenn die App schon von vornherein nicht interessiert, dann brauche ich mir die Bilder nicht anzugucken. Stattdessen werde ich gezwungen, ja, hier mir einen Haufen Bilder, riesengroßen Bildervorschau anzugucken, ja. Auch wenn mich das Spiel überhaupt nicht interessiert. Wahnsinn, was geht hier nur ab beim Play Store? Also, ich bin da richtig entsetzt und der Play Store ist für mich nicht mehr zu gebrauchen. Überhaupt nicht mehr. Sehr, sehr traurig, was Google immer und immer wieder mit ihrem Mist da macht. Ich weiß auch nicht, ob das Apps sind, wo die Programmierer, also die Studios da besonders viel zahlen, dass die da in den Vordergrund kommen, weil. Ansonsten kann ich mir das nicht erklären, warum Apps, die für mich empfohlen werden, so vollkommen weit weg sind von dem, was ich überhaupt in Betracht ziehe, jemals zu installieren. Unglaublich. Ich kann es nicht fassen. Und diesem Trend zu trotz habe ich natürlich mich auch wieder umgeschaut nach einem coolen Game. Und da musste es natürlich ein cooles Anime-Game sein. Und diesmal ist es im wahrsten Sinne des Wortes ein Anime-Game. Diesmal ist die App der Woche, ja, Danmachi Memoria Freeze. Ein Spiel, das viele Danmachi-Fans lange erwartet haben. Danmachi ist tatsächlich eine Anime-Serie. Die ja, ich würde schon fast sagen, legendären Status hat. Und ist so, ja, im Mittelalter spielt, naja, in einem fiktiven Mittelalter, ja, ich würde sagen, das ist sogar eine andere Welt, ja. Und dort geht's dann halt um Besuche in Dungeons, wo man sich durchkämpfen muss und immer wieder wird diese Story gespickt mit super coolen Charakteren natürlich. Ja, also ich rede jetzt vom Anime, ne? Und das ist schon schwierig umzusetzen im Anime-Game. Vor allem im Gegensatz zu vielen Animes ist hier der Hauptprotagonist oder Anime-Spielen ist hier der Hauptprotagonist eben ein Junge. Ja? Und kämpft da eben zusammen mit verschiedenen Charakteren zusammen. Und natürlich ist die sind berühmte Charaktere. Ich ringe jetzt gerade noch nach dem Namen von der Hauptdarstellerin, weil die coolste Rolle war natürlich eine Nebendarstellerin in dem Anime. Denn klar, niemand kann mit der Ice Wallenstein konkurrieren, ja. Ice Wallenstein, der coolste Char überhaupt, ja. Übrigens im Deutschen gesprochen von Signe Zuchmühlen und Caroline Sophie Göbel, also zwei verschiedene. Und ja, natürlich der Hauptcharakter, jetzt fängt Martin Namen wieder ein, war die Hestia, also der Hauptcharakter nach dem Bell Crennel. Ja, wie schon gesagt, der Junge, der eben hier mal im Vordergrund steht. Ja, aber Eis Wallenstein bleibt natürlich da in Erinnerung, ganz klar, ne? Wahnsinn. Und somit geht es noch. Und übrigens, ja, es geht auch hier um diese Götterwelt. Loki macht mit, Freya macht mit, ja, und so weiter. Ganz coole Mischung aus verschiedenen Richtungen, ja. Und das Ganze eben, naja, es geht ja auch, wenn man so will, um ein Rollenspiel, ja, im Game sozusagen, was natürlich auch wiederum sehr interessante Verwerfungen mit sich bringt. Ja. Das Game selbst, um jetzt darauf mal zu kommen, ist super gut umgesetzt. Ich habe ja schon gesagt, so ein komplizierter, guter und beliebter Anime richtig umzusetzen im Spiel ist sehr, sehr, sehr schwer, weil man kann es eigentlich ja niemand recht machen. Aber ich finde, die haben hier den Spagat ganz gut geschafft, so dass man sowohl sich als Anime-Fan ganz wohl fühlt in dem Spiel, als auch als Spieler, der jetzt mit dem Anime vielleicht nicht viel zu tun hat. Ja? Aber nur mal so, wenn ihr das Spiel installiert und es gefällt euch, ich kann euch nur empfehlen, guckt euch Danmachi an. Momentan ist es bei Amazon Prime Video zur Verfügung. Also wenn ihr ein Prime-Abo habt, könnt ihr das kostenlos gucken. Ja? Alle Folgen, richtig cool. Und übrigens, das ist auch die abgedrehteste zweite Staffel bei dem Anime, das ich jemals gesehen habe. Ja, weil eins kann ich euch schon mal verraten, die erste Staffel, na, ist klar, und die zweite Staffel ist genau dasselbe wie die erste Staffel, nur aus einer anderen Perspektive, aus einem Blickwinkel eines anderen Chars. Deswegen wisst ihr dann vielleicht auch, warum ich Eiswallenstein-Fan bin, okay? Also richtig cool, ich glaube, sowas hat es noch nie gegeben, zwei Staffeln mit quasi die gleiche Story, aber aus zwei verschiedenen Perspektiven, Wahnsinn. Gut, Hestia mal beiseite gelassen, die hat wirklich Probleme, irgendwie passende Klamotten zu finden, glaube ich, ja, also, ne? Aber sie selbst als Göttin natürlich, sowieso kein Problem. Aber wie gesagt, das ganz gut umgesetzt im Spiel, so dass es für beide Spaß macht, auch wenn man die Anime-Serie eben nicht kennt. Und gut umgesetzt, läuft auch schön flüssig, vom Kampfablauf her meine ich jetzt. Ansonsten braucht ihr natürlich hier auch wieder ein bisschen Power auf einem Mobilgerät, denn die Grafik ist sehr, sehr gut. Also die Grafik ist aufwendig, besser als bei vielen anderen Games aus dem Genre. Klar, es gibt natürlich auch diese Kampfszenen, wo wieder auf diese kleine Niedlichkeitsfiguren Form gesetzt werden, ist ja eigentlich schon normal. Leider fast, muss ich sagen. Aber trotzdem insgesamt viele Zwischensequenzen und interessante Perspektiven auch. Wie gesagt, auch für die Leute, die eben schon das Anime geschaut haben. Kostüme, ja, das ist vielleicht etwas ganz Neues, was es in der Anime-Serie auch nicht gibt. Da haben die immer die gleichen Klamotten an, ja, logisch. Hier kann man aber natürlich auch für die Chars Kostüme freischalten und so weiter. Die Voice Actors möchte ich hier mal nennen. Klar, die Voice Actors von Danmachi ist klar. Und die haben hier wirklich alles gegeben für dieses Game. Da muss man sich mal vorstellen, das ist eine Anime-Serie, die weltweit Beachtung findet. Und dieselben Synchronsprecherinnen für die Anime-Serie arbeiten auch an dem Game. Also wenn ihr mal so Games sucht, die wirklich gute Synchros haben, nicht so wie in vielen westlichen Produktionen, da müsst ihr euch ranhalten an die japanischen Games. Denn das sind oft die Originalsprecher. Und die sind gut. Die sind richtig gut. Ja, das hört man auch. Da hört sich nichts an. Selbst wenn man das überhaupt nicht versteht, was die da sagen. Ja, man hört es schon vom Ausdruck her, dass da nichts ist so vom Wegen, ne, mit Stimmverstellen und hin und her. Und also das ist richtig professionell eben. Genau, professionell. Und das merkt man. Und deswegen mag ich auch immer diese japanischen Originalstimmen auf diesen Games. Sobald die amerikanischen Stimmen kommen, war es das. Ja? Also ich habe es ja schon gesagt, egal. Dann gibt es die Superangriffe, man kann die Charaktere natürlich, die Superangriffe haben richtig schöne Animationen, dann kann man die Charaktere natürlich aufpimpen, so dass es eben nicht so schnell langweilig wird. Und es gibt auch Tests in normal, in hart und in sehr hart. Ja, wobei ich empfehle euch wirklich erstmal mit normaler Schwierigkeitsstufe anzufangen, weil das wird schon sehr happig dann. Ja. Klar ist natürlich, das Game ist kostenlos und damit dürft ihr euch auch keine Illusion hingeben, dass das nicht eine In-App-Game-App wäre. Das ist natürlich hier ein In-App-Game-App, Quatsch. Ein In-App-Kauf-App. So, ja. Natürlich, In-Game-Käufe sind hier Bestandteil der Strategie von der Firma, ist ja logisch. Ja. Dennoch ist es so, dass man nicht unbedingt den Eindruck hat, dass man hier nur spielt, um eben hier zu bezahlen, sondern man kann hier auch richtig gut spielen, ohne dass man was bezahlt. Und das andere ist eben optional, wie zum Beispiel die Kostüme und so. Für manchen klingt das lächerlich, wie ich soll für ein Kostüm 30 Euro ausgeben. Ne? Das ist übrigens auch bei Birdie Crush die App der Woche von letzter Woche. Ne? So, ja klar, aber ja, es ist schon, wenn man ein Fan ist, ja, und möchte Hestia mal im Fuchskostüm sehen oder so, ja, dann ist klar. Ne? Dann gibt man die Kohle aus. Klar. Wie auch immer, Spielen macht Spaß. Ihr könnt es kostenlos herunterladen zum Gucken. Die Serie ist verfügbar auf Amazon Prime Video. Kostenlos zum Schauen, falls ihr Amazon Prime abonniert habt. Und damit ist natürlich das Hauptpaket oder das Paket an sich geschnürt. Und ihr seid fit für in das Danmachi-Universum abzudriften. Eine eigene Website gibt es übrigens auch. Ja. Und ja, cool. Und da könnt ihr auch noch, ich glaube, Wallpapers gibt es da und so weiter zum Herunterladen. Ganz cool. Jo. Also, deswegen App der Woche ohne große Probleme hier. Danmachi Memoria Freeze. Ja. Ich betone es deswegen so komisch, weil das F-R-E-E-S-E geschrieben wird. Also irgendwie falsch geschrieben, ne? Aber nicht Freeze mit Z. Okay? Also Memoria Freeze. Okay. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen und Infos habt, nur her damit in der Line-Community. Dort könnt ihr alles loswerden. Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und die wiederum findet ihr irgendwo in eurem Podcast-Player. Müssen die sein. Dort findet ihr auch Links zu weiteren behandelten Themen von heute. Viel sind zwar nicht, aber die ich da dran mache, sind deswegen umso wichtiger. Zum Beispiel Epic Games und so weiter. Ja. Also bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.